WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, wir bitten um Entschuldigung wegen der kleinen Verspätung. Wir sind da, ihr seid auch da, das freut mich sehr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht ist Themennacht bei uns und das Thema heißt schmutzig. Ich möchte sehr gerne mit euch reden über schmutzige Berufe, über schmutzige Geschäfte, über schmutzigen Sex, vielleicht auch über Schmutz als Fetisch und gerne möchte ich sprechen mit und über Messis. Also, wenn ihr auch gerne mit mir über dieses Thema schmutzig reden wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. So, jetzt wollen wir aber schnell anfangen, damit wir die Zeit wieder reinholen. Hier ist Brigitte. Brigitte ist 55. Guten Morgen, Brigitte. Morgen, Domian. Ja, meine Liebe. Ich grüße dich. Ich freue mich, dass du da bist. Wir haben uns das letzte Mal gesprochen, 1990. Ach Gott, oh Gott. 1990? Da, ja. Da habe ich diese Sendung auch noch nicht gemacht. 1990 doch, da ging es, das war relativ frisch, da ging es nämlich um eine Doppelbeziehung, die ich hatte. Naja, streiten wir nicht. Die Sendung fing 1995. Oder 92. Ja. Also irgendwie um die in dieser Zeit war das. Da hatte ich nämlich eine Doppelbeziehung. Ich glaube, es war 95. Egal, Thema schmutzig. Auf jeden Fall hast du mit mir geschimpft. So, ich hoffe, dass ich das jetzt nicht wieder machen muss. Ja, also es ist bei mir so, also ich habe ein Messi-Problem eigentlich schon, solange ich denken kann. Ne? Ah, du bist also eine Messi-Frau. Ja, aber wirklich heftig. Also bei mir muss man, wenn man mein Zimmer betreten will, durch die Küche durchgehen. Ja. Weil meine Zimmertür ist von außen und innen zugebaut mit Klamottenkartons. Ja. Wenn ich irgendwie Papiere habe, ich habe also bestimmt 20 oder 30 Pappkartons hier stehen, wo verschiedene Papiere drin sind. Ne? Was für Papiere sind da drin? Ja, zum Beispiel Kontoauszüge, bezahlte, unbezahlte Rechnungen, Privatbriefe, also was. Also was so anfällt. Alte Zeitungen. Ja, alte Zeitungen. Werbeprospekte. Ja, ne. Also alles, was so anfällt. Wie groß ist die Wohnung insgesamt? Wie viel Quadratmeter? Also ich selber habe 34 Quadratmeter zur Verfügung. Das heißt Küche, Diele, Bad. Küche, Diele, Bad. Ich wohne also mit einem jungen Mann zusammen. Ach so. Bei dem das auch nicht besser aussieht. Dann müllt ihr euch gegenseitig zu, sozusagen. Nein, das kann man nicht sagen, weil jeder hat sein eigenes Zimmer. Wie sieht's denn? Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie es bei euch im Badezimmer aussieht. Also das Badezimmer ist noch relativ sauber. Also die Wanne wird regelmäßig gemacht, auch die Toilette wird regelmäßig gemacht. Wie oft wird denn die Wanne und wie oft wird die Toilette geschrubbt? Einmal die Woche. Naja, okay. Ja, aber ich meine, die ganzen leeren Klopapierrollen und was da noch so anfällt, so Nassrasierer von vor 3 Jahren und sowas liegt da also rum, ne? Und der Boden, wie oft wird der Boden gewischt? Gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Wie ekelhaft. Ja, wieso? Da liegt ein Vorleger, der Vorleger wird einmal im Monat gewaschen, dann kommt er wieder auf den Boden drauf. Wenn ich bei euch zu Besuch wäre und müsste da mal aufs Klo, dann müsste ich ja mich desinfizieren vorher und nachher. Nein, das ist nicht nötig. Also es ist so, wenn man irgendwie das, also es ist nicht unhygienisch, kann man nicht sagen. Nein, also das Klo wird ja jedes Mal gemacht. Okay, das Klo wird gemacht, aber der Boden wird nie gewischt. Nein. Gehen wir mal, also das reicht ja schon, das ist der kleine Eindruck im Badezimmer. Jetzt gehen wir mal in deine Küche. Ja, wie riecht es in deiner Küche? Nicht unangenehm. Das liegt aber nur daran, weil ich eine Spülmaschine habe. Das heißt, es liegen auch keine Essensreste drum. Liegen denn Essensreste oder Müll in der Küche, in den Ecken irgendwo rum? Bestimmt. Also muss es doch eigentlich auch stinken? Nein, das tut es nicht. Das ist ja. Wir haben zum Beispiel auch kein Ungeziefer. Wenn du davon absiehst, dass Spinnen Ungeziefer sind. Ja, also Spinnen sind in der Wohnung. Spinnen werden bei uns auch gepflegt. Okay. Ja, doch. Wir hatten also, als wir damals von Delbrück hingezogen sind, eine große schwarze Spinne ist von Delbrück hier hingezogen. Ja, na okay. Vertiefen also wir das mit den Spinnen. Spinnen haben wir, aber sonst haben wir, ja gut, im Sommer fliegen, das ist klar, ne? Oder mal Wespen. Wie oft wird der Küchenboden geputzt? Seit drei Jahren gar nicht mehr. Es wird auch seit 3 Jahren kein Fenster mehr geputzt. Ah, Brigitte. Und gehen wir mal weiter. Die Spüle oder das Waschbecken in der Küche, wie sieht das aus? Das ist sauber. Also das wird jeden Tag also trocken gewischt. Kann man denn überhaupt noch Boden bei dir sehen? Oder ist ja. es zugemüllt? Nein, der Boden ja eben nicht. Der Boden nicht, aber alles andere. Alle Tische, alle Stühle, alle... Zum Beispiel, ich habe eine Wohnlandschaft bei mir stehen im Zimmer, da kann man nicht sitzen. Wo sitzt du denn dann immer so? Ich habe einen Stuhl, der dann immer mal freigeräumt wird. Selbst der ist nicht frei, der muss dann noch freigeräumt werden? Nicht immer, nein, nicht immer. Wie? Also, wenn mein Freund mich besuchen kommt, der arbeitet momentan in Rheinstein, wer kommt, wird immer ein Stuhl extra für ihn freigeräumt. Und dein Freund macht das so mit? Ja, er ist ja selber nicht besser. Ach, der ist auch noch so. Also nicht nur der, mit dem du da wohnst, sondern dein Freund ist auch nicht besser. Ja, das ist ja mein Freund. Ach, das ist dein Freund. Entschuldigung. Ich dachte, ja, man guckt ja nicht so direkt durch die Verhältnisse. Wie oft wechselst du die Bettwäsche? Da bin ich sehr vorsichtig. Also Kopfkissen und bei mir also bestimmt 2-3 Mal im Monat. Okay. Okay. Aber der Herr Simons hat seine Bettwäsche seit 2 Jahren nicht mehr gewechselt. Herr Simons ist dein Freund? Ja. Der hat sie seit 2 Jahren nicht mehr gewechselt? Ja. Und du steigst zu dem ins Bett und hast Sex? Nein. Nein. Da sind doch Läuse in dem Bett, das ist doch ekelhaft. Nein. Das ist ja, wie gesagt, er duscht jeden Tag. Ja, ne? Aber das Bett muss doch stinken wie ein alter Ziegenstall. Deswegen gehe ich ja nicht zu ihm ins Bett. Ich verstehe. Das Problem ist auch, würde sein Bett ja beziehen. Ich liebe ihn ja. Aber der hat ein Hochbett. Das kann ich gar nicht. Wenn das schon nicht voller Läuse ist, muss es voller Milben sein. Das muss ja Milliarden. Ja, das bestimmt. Aber ich meine, Milben hat man überall. Aber wir haben keine Allergien. Also das macht weniger aus, was. Also du bist so eine sehr nette Frau. Ich würde euch wirklich nicht gerne besuchen kommen, muss ich ehrlich sagen. Es gibt auch nur bestimmte Leute, die uns besuchen kommen, und was die uns besuchen kommen, ist eine Ehre. Es sind also 4 Leute, die uns besuchen kommen, die uns aber auch schon kennen. Wir sind seit 33 Jahren zusammen und die Leute kennen uns zwischen 10 und 30 Jahren. So, nur reden wir da so ein bisschen spaßig jetzt drüber, aber so ganz spaßig ist die ganze Sache ja nicht. Oder das Problem ist doch, man kann doch nichts wegschmeißen. Man könnte vielleicht immer alles nochmal gebrauchen. Was meinst du, wenn ich zu dir käme? Dann würde ich dich, sagen wir mal, 5 Stunden irgendwo in ein Hotel schicken, da könntest du Fernsehen gucken, und dann würde ich 90% deiner Sachen wegschmeißen. Und die könnten auch weg. Es war ja eine junge Frau heute hier, die ist vom Sozialdienst geschickt worden, um mich halt bei meinem, weil ich habe jetzt Pflegestufe 1 beantragen müssen, ne? Nicht wegen meinem Messi-Problem, sondern wegen körperlich. Ich bin ja körperlich inzwischen so weit, dass ich nur noch mobulat unterwegs sein kann. Verstehe. Und so, ne? Mhm. Und die sollte mir also helfen. Und sie hat es angeguckt und hat es dann abgelehnt. Leidest du denn unter der Situation? Nicht sehr. Nicht sehr? Nicht sehr. Du sagst, das ist eher das Problem der anderen Leute, nicht meins. Nein, ich meine, ich wünsche mir natürlich schon, dass das irgendwie mal halt in eine Grundreinigung reinkommt und dass dann einmal in der Woche jemand vorbeikommt zum Putzen oder so. Mhm. Also ich wünsche mir das schon, aber es ist nicht so, dass ich also einen großen Leidensdruck habe. Verstehe, aber ist da nicht wirklich die Angst, und die ist ja auch begründet, die Angst, dass da irgendwann dann doch übles Ungeziefer entstehen kann? Von Kakerlaken? Nein. Nein, weil wir haben also hier auf der Etage Kakerlaken schon gehabt. Mhm. Nur wir hatten keine. Ja, da habt ihr aber Glück gehabt. Denn bei ich euch. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir Katzen haben. Wir haben auch keine Silberfische oder sowas. Weißt du, was ich glaube? Das war den Kakerlaken zu eklig bei euch. Die haben da einen Bogen drum gemacht. Das kann ja sein. Das finde ich nur positiv. Mensch, Brigitte, also so ganz, gut, das ist natürlich in gewisser Weise auch eine seelische Störung. Und was heißt in gewisser Weise? Ich habe eine Persönlichkeitsstörung und auch Anorexia nervosa. So, das wollte ich sagen. Denn ganz objektiv gesehen kann man natürlich eine ganze Menge Sachen wegschmeißen. Und das machen ja alle Leute auch. Ja gut, ich habe also Magersucht, seit ich 6 bin. Ja, okay, das ist eine andere Thematik. Und diese psychische Störung hat sich natürlich dann Missbrauch in der Kindheit, Vergewaltigung in der Jugend, alles irgendwie so, war auch schon jetzt also öfter in der psychosomatischen Klinik in Bad Honnef. Ja. Kann ich nur empfehlen. Ich war da also jetzt inzwischen 10 Mal seit 97. Habe seitdem an Gewicht zugelegt. Ich habe früher von 36 bin ich jetzt auf 65 Kilo hoch. Ah ja, das war schon mal ein guter Fortschritt. Na, also so. Das habe ich schon gepackt. Aber bezogen auf unser Thema mit dem Schmutz ist natürlich ein ganz entscheidender Satz für mich, wenn du das sagst... Das wird bei uns auch seit 3 Jahren nicht mehr gesaugt. Ja, es wird ja immer schlimmer. Also, du hast zwar gesagt, in gewisser Weise stört es dich nicht, aber irgendwann ist natürlich eine Grenze überschritten, wo man etwas unternehmen muss, finde ich. Ja, ich meine, das habe ich ja probiert. Aber weißt wie gesagt, du, ich glaube, wer so in einer Wohnung vermüllt irgendwann auch seelisch. Ja, mein Therapeut hat gesagt, so wie es in meiner Wohnung aussieht, sieht das auch in meinem Kopf ja, aus. Ja. Na? Brigitte. Ich sehe das auch. Ich meine, ich möchte ja auch irgendwie, aber ich schaffe das alleine. Ich brauche Hilfe. So, wir können nicht zaubern hier und wir können keine Wunder bewirken, aber wir versuchen immer alles, was in unserer Macht steht. Jetzt wird dich mein Psychologe, unser Therapeut, mal anrufen. Du bist eine erfahrene Frau mit Psychologen und Therapeuten, aber vielleicht kann er dir ja doch noch einen guten Ratschlag geben. Mich würde es sehr freuen. Ja, das wäre gut. So, liebe Brigitte, dann sagen wir... Kann man danach bis nach der Sendung warten? Bis nach 2? Ja, ich würde gerne die ganze Sendung mitkriegen. Okay, dann wird das dem Henning jetzt weitergegeben, dass du erst danach angerufen werden willst. Das ist nett. So, und wir sagen dann bis in 20 Jahren wieder, ne? Naja, wer weiß, ob wir dann noch leben. Ah, komm, wir werden uralt. Ja, aber ich meine, irgendwann muss ja wohl auch in Rente gehen müssen, oder nicht? Ja, daran denke ich noch gar nicht. Nee? Na gut, okay. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Alles ne? Gute, Brigitte. Tschüss. Ja, ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema heißt Schmutz. Ich möchte gerne mit euch über schmutzige Dinge sprechen. Schmutzigen Sex, schmutzige Berufe, schmutzige Geschäfte, vielleicht auch Schmutz als Fetisch. Das haben wir ja nun auch schon immer wieder mal gehört. Und das ist für die einen hochattraktiv, für die anderen ist es ganz grauenhaft. Es gibt natürlich im Bereich der Berufe auch Tätigkeiten, die für die Menschen, die relativ normal arbeiten, ganz schreckliche Berufe sind, Totengräber oder Menschen, die in diesen Jauchegüllen, in den Klärgruben mit Taucheranzügen irgendwas machen. Also wenn ihr irgendwas in der Richtung macht und gerne darüber sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050. Es geht weiter mit Dennis und Dennis ist 25. Guten Morgen, Dennis. Guten Morgen. Hallo, Dennis. Schmutzig. Hi. Ja. Ja, zum Thema Schmutz. Warum hast du zum Thema Schmutz angerufen? Also ich arbeite seit 2 Jahren bei einer Entrümpelungsfirma. Eine Entrümpelungsfirma? Ja, also wir machen so Haushaltsauflösungen und dies, das und jenes. Und wir hatten jetzt die Woche einen sehr, sehr schweren Fall. Wir hatten aus DDR-Zeiten so ein umgebautes Haus. Das war jetzt eine Wohnung, unten war Büro drin und oben eine Wohnung mit 16 Zimmern. Mit wie viel? Und war mit 16 Zimmern insgesamt. 16 Zimmer, eine Wohnung? Also es waren 2 Häuser, so, musst du dir vorstellen, so L-mäßig gebaut. Ja. Und oben die Etage war komplett eine Wohnung, unten war so Büro und alles drin und noch eine Küche und noch ein Bad und also alles. Eine Riesenwohnung oben. So in etwa. Ja. Und das wurde von einem Messi bewohnt, der auch dort drin verstorben ist. Mhm. Und ich sag's dir, du bist reingekommen in das Haus, wir haben solche Ganzkörperanzüge mit Mundschutz und alles, das war so heftig, der Duft alles. Wie lange hat der Verstorbene in dieser Wohnung gelegen noch? Das willst du nicht wissen. Das willst du nicht wissen. Doch, das will ich genau jetzt wissen. Also unsere Infos, die wir bekommen haben von der Nachbarschaft dort, waren 6 Wochen. Boah. Und dann kommt ihr als Entrümpelungsfirma, dürft ihr da rein? Kommen da nicht Spezialkommandos, die erstmal so das... die? Ja. Es war vorher, die Häuser, also das Haus, sag ich mal jetzt, das steht ja schon seit mehreren Monaten leer. Mhm. Und dem das Haus jetzt gehört, der hat gesagt, also der hat es richtig gehört, hat gesagt, von wegen, er will es leer haben oder verkaufen möchte. Hat uns angerufen, wir kamen und haben halt eben dann angefangen, da drinnen leer zu räumen und haben halt eben in der Stube, war leider irgendwie von mir heute Pechtag, ich gehe in die Stube rein mit meinem Ganzkörperanzug, mit Handschuhen alles und auf einmal sehe ich dann nur unter den ganzen Müll so ein Skelett. Und dann sage ich, Das heißt, nee, ihr habt den Toten sogar entdeckt da drin? Nee, nicht den Toten, nicht den Toten. Der Tote war schon weg. Und von wem war das Skelett? Von seinem Hund. Ach so. Ach du. Weil der Hund ist verstorben und er hat ihn halt eben nicht rausgeschafft und hat halt eben dann, keine Ahnung, verhungert oder weiß ich was und dann halt eben, ja. Also da muss doch diese Wohnung einen unglaublich höllischen Gestank ausgestrahlt haben. Glaub mir, ich wusste gar nicht, dass mein Körper heulend sich übergeben und sich ehren kann mit einmal. Das wusste ich gar nicht, dass sowas geht. Und wenn die Wohnung 16 Zimmer war das ja eine Riesenwohnung. War denn jedes Zimmer zugemüllt? Also es gab vier Zimmer, die waren komischerweise leer, komplett leer. Da war sogar Tapete ab von den Wänden. Mhm. Aber sonst die restlichen Zimmer, also was die Stube war komplett voll, die Küche war komplett voll. Das eine Zimmer, da waren, keine Ahnung, da lag Schrott drin, Schrott von über Auspuff bis irgendwelche Bleche, alles. Mhm. Das war einfach nur der Hammer. Waren in dieser Wohnung auch Insekten oder Ungeziefer? Also wir hatten in der Küche waren auf jeden Fall von Kakerlaken bis Ratten alles, was uns da über den Weg gelaufen ist. Wie arbeitet ihr denn dann, wenn ihr in so ein Chaos kommt? Wir haben da, wie gesagt, solche Anzüge an, solche Komplettanzüge, die ziehst du dir komplett über den kompletten Körper drüber weg mit einmal, machst du zu, hast einen Mundschutz oder Handschuhe und extra Stiefel dafür und Stiefel die ganze zuschnüren, dass du halt eben nichts in die Beine irgendwie, also in die Stiefel reinkrabbeln kann oder irgendwas, dass du halt eben rundum geschützt bist. Und wie geht das dann weiter? Wie schmeißt ihr die Sachen aus dem Fenster raus? Tragt ihr das alles weg, den ganzen Dreck? Oder wie geht das? Also ein Teil wird in Säcke abgefüllt, in große blaue Müllsäcke. Kennt ja jeder hier, die riesen großen 20-Liter-Säcke. Ja. Und halt eben die ordentlichen Möbel, da wird das Fenster aufgemacht und dann einfach nur, was aus dem Fenster rauspasst, passt raus, einfach nur rausschmeißen und der Rest muss ausgetragen werden. Was war das Kurioseste oder besonders Ekelhafteste, was du heute da gesehen hast? Der Kühlschrank. Warum? Was war mit dem los? In dem Kühlschrank war es so extrem, dass sogar schon die Lebensmittel ihr eigenes Reich hatten, weil es die eigene Republik. Du hast aufgemacht, da kam dir alles entgegen. Also ich sag mal so, ich wusste gar nicht, dass Marmelade so extrem schon leben konnte, dass da schon Zentimeter dick irgendwelche Schimmelschichten drauf waren und das ist einfach nur, ich will es echt keinen wünschen, dass er sowas machen muss. Ich habe das so richtig verstanden, das war heute, ne, als du das gemacht hast. Genau. Das war heute. Wie ist das, wenn man dann, wie viele Stunden hast du da gearbeitet? 8 Stunden. 8 Stunden, das ist ja eine wahnsinnig lange Zeit in so einem Sumpf. Ja. Was macht man, wenn man dann nach Hause kommt? Ja, ich habe mich vorhin gerade, also wo ich heimgekommen bin, habe ich mich einfach nur Badewanne rein, so eine komplette Flasche voll mit hier Duschbad in die Badewanne reingekippt und da einfach wieder reingelegt und Kopf gehofft, dass ich irgendwann mal nicht mehr stinken werde. Ja, hast du den Geruch noch in der Nase jetzt im Moment? Ja, also ich wollte mir vorhin gerade ein schönes Abendbrot machen, aber du kriegst echt, du ist nicht mehr viel da, aber er ist noch da und du kriegst ihn nicht raus. Wenn man 8 Stunden arbeitet, normalerweise hat man während dieser Zeit hat man Hunger, will man mal Pause machen. Geht das? Konntet ihr Pause machen und was essen? Ja, Pause können wir schon machen, aber halt eben überlegst dir, isst du jetzt was, rauchst du eine oder trinkst du Kaffee? Ach nee, komm, rauchst eine, trinkst einen Kaffee, essen kannst du noch immer noch daheim. Weil genau. Es geht nicht. Ja, das würde ich auch so sehen. Irgendwas trinken und wenn man raucht, aber nichts essen. Ja. Habt ihr denn diese ganze Wohnung heute ausgeräumt bekommen? Nein, wir haben am Montag angefangen und haben jetzt gerade mal 4 Zimmer frei. War das heute der schlimmste Einsatz für dich bisher in deiner Arbeitstätigkeit? Also, wenn ich ganz ehrlich bin, ja. Gab es einen Moment, wo du dachtest, ich kann es nicht, es ekelt mich so unglaublich? Ja, das war, wie gesagt, heute in der Küche, wo ich halt eben den Kühlschrank aufgemacht habe und halt eben da gesehen habe, halt eben da den ganzen Schimmel und alles, was da drin alles rumgelebt hat. Und da dann einfach nur auch mal gedacht von wegen, ey, bis hier nicht weiter, ich muss so mal ganz kurz rausgehen, weil ich war wirklich echt kurz davor, mich zu übergeben. Mhm. Denkt man, wenn man dann sowas sieht und diesen Dreck und dieses Chaos sieht, denkt man dann auch mal an den Menschen, der das verursacht hat? Denkt man über den nach? Ja, du fragst dich echt, wie kann ein Mensch so leben? Wie kann ein Mensch so leben, dass einfach nur alles vollgemüllt ist, dass du aufstehst, dass es stinkt, dass es, keine Ahnung, überall, dass du keinen Platz mehr hast, dass alles voll ist? Ja, besonders eklatant finde ich ja, dass er seinen Hund in der Wohnung hat verwesen lassen. Das ist ja unfassbar, ist das ja. Das ist halt eben der Mann, also der Mann hat eben uns Infos, der Mann muss krank gewesen sein, schon natürlich, jahrelang. Natürlich, ja. Weißt du, wie alt er war? Also wir hatten erfahren 73. Mhm. Boah, Dennis, krasser Einsatz. Aber ich bin auch sehr froh, dass ich Donnerstag, also heute und Freitag Urlaub habe, zum Glück, weil... Warst du heute mal am Zweifeln, ob das der richtige Job für dich ist? Nee, gar nicht, weil ich mir denke, von wegen, naja, es muss ja jemanden geben, der sich das Arbeiten macht. Umso besser, dass ihr sowas macht, auf jeden Fall, gar keine Frage. Dennis, danke für deine Schilderungen und erhol dich, mach irgendwas mit der Nase, dass der Geruch rauskommt. Mach eine Nasenspülung mit Salzwasser vielleicht oder sowas. Nee, meine Mutti, die hat doch daheim so ein richtig altes DDR, was ist denn das DDR-Reinigungsmittel? Das machst du auf, da fällst du schon um vom Riechen. Ja, okay, die alten Mittel helfen meistens am besten. Dann mach das. Danke für den Anruf, alles Gute wünsche ich dir, Dennis. Jo, danke, dir tschüss, auch. Ciao. Tschüss. Uiuiuiui. Sascha, 32, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Sascha, auch zum Thema Schmutz. Warum? Ja, ich habe angerufen, weil du ja vorhin meintest bezüglich schmutzige Berufe. Mhm. Und ich habe bis vor einiger Zeit einen Beruf ausgeübt, wo ich mich in der Tat häufig als sehr schmutzig gefühlt habe. Ich war Schließer in einem Gefängnis. Ach, und da hast du dich schmutzig gefühlt? Ja, also es war ein Hochsicherheitsgefängnis für männliche Erwachsene. Mhm. Und wenn du dir dann so mal durchliest, was die einzelnen Gefangenen gemacht haben, dann... Ja, ist das schon alles andere als schön. Gerade wenn es dann gerade in die Sexualstraftäter geht, wenn das in die Richtung geht, finde ich persönlich das sehr widerlich. Oder wenn es dann um irgendwelche sehr abartigen Taten geht, so was weiß ich, Leute, die auf sehr bestialische Art und Weise gemordet haben. Mhm. Und mal abgesehen von diesem psychischen Aspekt, wenn du dann halt selber halt auch in diese Zellen gehst von solchen Leuten, teilweise, was du da für Gerüche hast oder auch, ja, wie die da einfach hausen, kommst da rein und hast das Gefühl, seit 6 Monaten hat hier keiner mehr gelüftet oder geschweige denn mal geduscht. Und das ist dann schon immer sehr abartig, wenn du dann so Zellen kontrollieren musst. Hat dieses Phänomen, dass es da besonders stinkt in den Zellen, etwas mit der Schwere oder mit der Perversion der Tat auch zu tun? Ist das deine Erfahrung? Oder gibt es auch ganz saubere und ganz gepflegte, perverse Mörder? Ja, es gab auch vereinzelt Straftäter, wo du dann reingekommen bist und dann hättest du vom Boden essen können. Die haben so einen Putztick entwickelt, weil sie halt einfach ja auf die Art und Weise da mit ihrer Zeit irgendwie vorankommen wollten. Aber es war eher die Ausnahme. Ich hatte halt auch einen so einen Satanisten, da bist du da reingekommen und da dachtest du, oh mein Gott, also das riecht so, als wenn du da gerade in der Leichenhalle sitzt. Und das ist schon echt abartig teilweise. Was hatte der Satanist verbrochen, dass er im Hochsicherheitstrakt saß? Es war auch vor ein paar Jahren in den Medien. Er hat mit seiner Frau zusammen einen Jungen getötet, weil sie ein Opfer für Satan quasi bringen wollten und wollten dann später zusammen mit Satan die Hölle regieren und haben dann einen Jungen auf eine sehr bestialische Art und Weise getötet. Das heißt, wie viele Gefangene hattest du da zu betreuen? So ein Gefängnis hat so ungefähr 800 Inhaftierte und du bist auf einer Abteilung und dann hast du, je nachdem wie groß die Abteilung ist, so zwischen 20 und 30 Inhaftierte, mit denen du dann da zu tun hast. Mhm. War das Gefühl, dass du dich schmutzig gefühlt hast, war das so symbolisch, weil du so nahe an Tätern warst, die so schlimme Sachen gemacht haben? Oder gab es auch noch einen anderen Grund? Ich habe relativ schnell für mich selber den Weg gefunden, dass ich das gar nicht an mich ranlasse. Dass ich diese ganzen Taten, was die gemacht haben, so am Anfang ist man ja noch neugierig. Man liest dann halt auch in den Urteilen, so, was hat derjenige gemacht, warum, wieso, weshalb. Also lass mich kurz fragen, diese Urteile sind euch dann als Schließern zugänglich? Ihr wisst, warum der da inhaftiert wurde und verurteilt wurde? Ja, klar. Also du musst ja wissen, mit wem du es zu tun hast. Mhm. Und gerade wenn es zum Beispiel Personen sind, die psychisch erkrankt sind, musst du ja auch wissen, was kann mich da erwarten. Ist das jetzt einfach ein Typ, der darauf steht, sich an den Füßen zu spielen, oder ist das jetzt einer, der leidenschaftliche Menschenfleisch ist oder so? Das ist ja dann immer interessant zu wissen. Und du kannst genau alles lesen, was geschrieben worden ist. Unsere Urteile sind sehr bildlich beschrieben. Mhm. Wenn der Richter muss sich ja ein Bild darüber machen, was der gemacht hat, und dann wird wirklich in jedem Detail erzählt, was er wie, wo, wann gemacht hat. Ja. Und wenn du das durchliest, das kommt ja so vor, als wenn du selber mit dabei gewesen wärst. Gab es auch einen richtigen Kannibalen, der Menschen verzehrt hat, den du betreut hast? Ich selber nicht, nein. Mhm. Also das Schlimmste, was ich hatte, war ein Kriegsverbrecher, der wegen hundertfachen Völkermord da war. Oder halt jemand, der sich an unzählige Kinder vergangen hat. Moment, ein Kriegsverbrecher ein deutscher Kriegsverbrecher? Nee, Kriegsverbrecher werden ja vom UN-Gerichtshof verurteilt und die werden dann innerhalb von Europa in verschiedene Gefängnisse verteilt. Achso, und wo hatte der seine Taten vollzogen? Der kam meines Wissens nach aus Jugoslawien. Achso. Mhm. Und hat damals im Krieg da halt den Befehl gegeben, dass Frauen und Kinder umgebracht werden sollen, und wurde dann halt für diese Taten dann vor dem Gericht dann bestraft. Ja, Schließer heißt, du hast es gerade ja auch erklärt, du gehst dann auch in die Zellen schon mal zu denen rein. Oder bist reingegangen? Ja, klar. Und bist du musst in die Zellen reingehen, um einerseits natürlich auch zu kontrollieren, hat er irgendwelche verbotenen Gegenstände, hat er Waffen, die er sich eventuell selber baut, oder zum Beispiel Drogen und das alles. Hast du mal Waffen oder Drogen entdeckt? Man findet schon mal häufiger Sachen, die brennen sich zum Beispiel, oder was heißt brennen, die machen sich selber Schnaps, indem sie dann altes Obst gären lassen in Eimern, was halt auch ziemlich widerlich stinkt. Ne, hab nicht verstanden. Was lassen sie gären? Obst lassen sie gären. Obst, ach, sie lassen Obst gären, ja. Und daraus wird ja dann Alkohol. Mhm. Und sowas zum Beispiel findest du, oder es gibt dann auch welche, die dann meinen, sie bauen eine Attrappe, eine Pistole zum Beispiel. Und wurde dann gemacht aus zerkautem Brot und Kotresten. Und das wird dann zusammengematscht und da wird dann da sowas rausgeformt. Hat dann nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat, aber sowas kann man da auch. Eine Pistolenattrappe aus Kot. Mhm. Ja, Kot und Brot und alles, was das alles so ein bisschen pappig macht, was du dann halt dann da zurechtdrückst, wie so Knickgummi. Wie ist das denn dann wie ist das zwischenmenschlich, wenn das deutsche Menschen waren, mit denen du auf Deutsch auch reden konntest? Redet man denn mit diesen Leuten auch? Du hast natürlich einen sehr hohen Ausländeranteil und die meisten sind aber der deutschen Sprache so mittelmäßig gewachsen. Du kannst dich mit den Leuten schon unterhalten oder die kommen ja auch schon mal zu dir, wenn sie ein Problem haben. Ich selber habe für mich den Weg gesucht, dass ich sage, ich versuche das alles auf einer neutralen Ebene zu halten. Ich rede mit denen über keinerlei private Dinge. Mhm. Das geht die einfach überhaupt nichts an. Sämtliche Themen, was meiner Natur angeht, ist tabu. Mhm. Und ich habe mir selber einfach gesagt, dass diese Person, die hat mir das versucht, einfach so einen Raum zu schaffen, dass man so eine gewisse Distanz wahrt, dass man professionell trotzdem mit solchen Personen reden kann, ohne dass man seine persönliche Meinung da irgendwie einbindet. Verstehe. Hattest du auch manchmal Angst vor diesen Leuten? Nein. Glaubst du, wenn du mit solchen Extremtätern zu tun hattest, wie du es gerade geschildert hast, mit extrem perversen Menschen, haben diese Menschen auch noch irgendetwas Gutes tief in sich? Glaubst du das? Also ich glaube ja, dass diese Menschen, die sind halt einfach nur ziemlich krank in ihrem Kopf. Für sie selbst ist das, was sie auch tun, gar nicht so schlimm. Und die interpretieren das halt auch so, dass ich hatte zum Beispiel mal einen Täter, der gehörte einer anderen Religion an und war mit einer deutschen Frau verheiratet und sie hat dann gesagt, sie geht. Und er hat gesagt, nee, ist nicht, du wirst meine Ehre nicht verletzen. Mhm. Und sie sagt, du kannst mich am Gehen nicht hindern. Das Ganze hat er wörtlich genommen und hat dann mit einer Axt ihre Beine bearbeitet. Und ja, Ende vom Lied war im Grunde genommen, er hat 10 Jahre bekommen, hat die Frau schwer verletzt, sie hat aber überlebt. Und waren die Beine ab von der Frau? Ja, so wie ich es mitgekriegt habe, hat er ihr wohl die Beine auch abgehackt. Und wenn du ihn hinterher gefragt hast, aber warum machst du sowas, da sagt er, ja warum, das ist doch nur eine Frau. Mhm. Das war für ihn selber überhaupt nicht schlimm. Mhm. Und von daher, für einen gesunden Menschen ist es, glaube ich, gar nicht nachvollziehbar, warum solche Leute das machen. Das kann man, glaube ich, nur nachvollziehen, wenn man selber mit erkrankt ist. Du bist und jetzt, ich habe auch gar nicht versucht. Ja, du bist jetzt aus diesem Beruf raus. Habe ich es gerade am Anfang verstanden? Genau, ich bin da aus dem Beruf raus. Bist du deshalb rausgegangen, weil du auch diese Konfrontation mit diesen Abgründen nicht mehr ertragen hast? Für mich war es eher schlimm zu sehen, was man für schlimme Taten begehen kann. Und wie lächerlich die Bestrafung dafür ist. Ja, wenn du da einen Sexualstraftäter hast, der 20 Kinder missbraucht hat, die für ihr Leben gezeichnet sind und der kommt nach 4 Jahren wieder raus. Mhm, das sind alles so Aspekte, da verstehst du einfach den deutschen Staat nicht mehr. Und gleichzeitig war halt auch das Arbeitsklima sehr bescheiden, dass du Arbeitskollegen hast, die hinter deinem Rücken übelste Geschichten erzählt haben, sehr viel Mobbing unter den Arbeitskollegen. Okay. Mhm. Und wenn du von allen Seiten, im Grunde genommen, du bist nur mit dem Bösen quasi gegenwärtig da und musst dann aber hast von hinten nicht diese Rückendeckung, dass du weißt, okay, du kannst dich auf deine Kollegen verlassen, sondern da ist auch noch so, wenn du da mit Bauchschmerzen zur Arbeit gehst, das ist ja nichts, was du von langer Zeit machen möchtest. Ja. Und ich habe mich dazu entschieden, in die Privatwirtschaft. Dann danke ich auch dir für den Einblick in diese sehr finstere Welt, von der wir alle so gut wie gar keine Ahnung haben. Und umso interessanter, wenn man das dann mal so authentisch von jemandem erzählt bekommt. Vielen, vielen Dank und alles Gute für dich, Sascha. Bitte, bitte. Tschüss. Viel Spaß. Dankeschön, tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Schmutz ist unser Thema heute. Tito, stimmt das? 27? Tito ist richtig. Tito. Ja, genau. Guten Tag, guten Morgen. Hallo, guten Morgen, gute Nacht. So, Schmutz. Schmutz, ja. Schmutz, was mich gerade irgendwie umfassende, das Gefühl eigentlich, in dem ich mich befinde. Ich lebe im Moment in der Situation, dass ich arbeitslos geworden bin, leider. Vor gut, ja, jetzt sind es schon 9 Monate. Ja, was hast du vorher gemacht, beruflich? Ich bin auch immer noch Journalist und war bei der Presse, Printmedium. Printmedium, also in der Zeitung. Festanstellung. Genau, genau. In der Zeitung, in der Festanstellung und habe den Job verloren. Und weil ich mich auch nicht korrekt verhalten habe, muss man sagen. Also es wird ja viel gespart, aber ich habe mich auch nicht korrekt verhalten. Was heißt das? Ich habe Schwierigkeiten mit Drogen. So, also ich habe. Und das ist aufgeflogen und dann gab es Probleme und dann musste ich. Ja, konkret ist das am Ende, ist es ja den Leuten in deiner Umgebung ganz egal, was du machst, solange du in der Lage bist, Stand zu halten, leistungsfähig zu sein und Augenhöhe zu halten. Und ich habe aber angefangen, so viel Kokain zu oder so häufig Kokain zu nehmen, dass ich nicht mehr in der Lage war, anständig zu arbeiten. Ich verstehe. So, jetzt aber zu unserem Thema Schmutz. Genau. Ja, als wenn das nicht genug wäre. Nein. Naja, aber. Ja, nun habe ich eine Freundin, die ich sehr liebe, eine Lebensgefährtin seit 5 Jahren. Und in dieser schweren Zeit sozusagen, in der wir mit sehr viel auf relativ einen Schlag mit sehr viel weniger Geld klarkommen müssten, habe ich jetzt vor 3 Monaten herausgefunden, dass dass sie angefangen hat, sich zu prostituieren. Genau. Das ist ja nun, finde ich, als wenn man das als Freund rausbekriegt, ein schwerer Schlag, oder? Ja. Überhaupt, wie hast du es rausgekriegt? Ich ich habe es rausgefunden, weil weil ich ja naturgemäß dann sozusagen sehr viel mehr zu Hause war. Sie tanzt, sie ist eigentlich Tänzerin, sie kommt aus dem italienischen klassischen Ballett eigentlich. Mhm. Das ist ausgebildete klassische Tänzerin, mhm. hat in Italien auch getanzt in einer Kompanie und hat hier dann aber keinen Anschluss, keine Anstellung gefunden und hat angefangen zu tanzen, auch schon nach einem langen Kampf. Das fand ich auch schon eigentlich total scheiße, aber hat angefangen in einer Nachtbar zu tanzen, aber es ging nur um Tanz und um Pole und ich meine, okay. Das sind Dinge, die sind mittlerweile ja relativ akzeptiert und sie hat auch relativ gut verdient. Und aber meine Frage war, wie du es rausgekriegt hast, dass sie auf den Strich geht. Genau, sie ist einfach nicht mehr nach Hause gekommen in den Nächten und ich war da und ich habe sie dann damit konfrontiert nach dem dritten, vierten Mal, warum sie die ganze Nacht aus war und nicht nachts um fünf nach Hause gekommen. Ach so, und dann hat sie es direkt zugegeben? Nein, aber nach einem heftigen und langen Streit hat sie es zugegeben. Okay. So, jetzt, wie ist deine Reaktion darauf? Wie gehst du damit um? Deine Freundin geht auf den Strich. Weil sie angeblich weil zu wenig Geld hat. Nein, sie geht nicht auf den Strich, sondern sie ist ja in diesem Laden sozusagen, in der Bar. Sie ist in der Bar und sie ist jetzt, soweit ich weiß, sechsmal weiß ich jetzt seit Oktober, ich weiß nicht, ob sie es noch öfter gemacht hat, ist sie sozusagen nach Dienstschluss mit Gästen mit nach Hause gegangen. Genau. Okay, also nicht auf den Strich. Sie arbeitet als Hure. Genau. Wie gehst du damit um? Ja, ich will, dass sie damit aufhört. Hast du es ihr so gesagt? Ja. Was hat sie darauf geantwortet? Dass wir nicht genug Geld haben, um unsere Miete zu zahlen und unser Leben weiterzuführen. Das ist doch albern. Du bist ausgebildeter Journalist. Sie hat offensichtlich auch eine gute Ausbildung genossen und ihr seid zwei intelligente Leute. Da muss es doch, es gibt nun doch viele andere Möglichkeiten, um sich irgendwie Geld zu beschaffen und wenn man putzen geht zum nächsten Mal. Ja. Aber ich finde keinen Ansatz mehr. Ich komme nicht mehr rein in irgendwas. Moment mal, heißt das, du zähneknirschend akzeptierst du das jetzt, dass sie das macht? Nein, ja, im Moment ja. Ja, also ich höre das schon raus, du bist gar nicht so empört und hast gar nicht mit der Faust auf den Tisch gehauen und hast gesagt, nee, das ist entweder sofort Schluss oder ich gehe, das hast du nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Hast du eigentlich ein großes Drogenproblem? Ich glaube ja. Kokain? Ja. Bist du jetzt im Moment auch auf Koks? Ja. Wie viel Koks konsumierst du denn pro Tag? Ein halbes Gramm ungefähr. Da hätten wir ja schon eine Einsparmöglichkeit, ne, wenn man wenig Geld hat. Koks ist ja noch nicht gerade. Wie finanzierst du denn deine Kokainsucht? Ich bekomme noch Arbeitslosengeld ALG 1. Mensch, du bist 27, stimmt das wirklich? Ja. Und hattest einen guten Job? Nein, ja, also ja. Ja, gut. Finanziell ja. Ja, finanziell. Und hängst jetzt in dem Koks, in der Sucht? Hast du die privaten Probleme an der Backe, weil deine Freundin das macht? Da müssen ja auch noch andere Ursachen bei ihr sein, dass sie das tut. Nicht nur, weil ihr gemeinsam zu wenig Geld habt. Kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Vielleicht sind da auch noch andere Probleme. Ja, wir haben keine... Ja. Weißt du, was das allererste finde ich, was wir reden erstmal über dich, was du machen musst, ist, dass du aus der Sucht rauskommst. Ja. Dass du in eine Therapie musst, in eine Klinik oder in eine Suchttherapie. Das ist das allererste, was zu tun ist. Aber ich kann sie ja nicht alleine lassen. Doch, kannst du. Denkst du, du hilfst ihr, wenn du da verkokst in der Ecke sitzt? Aber wenn sie mit den fetten, hässlichen Männern irgendwo da, mit den Leuten, die sie überhaupt nicht lieb hat, da... Ja, dann musst du ihr eine klare Anweisung geben und sagen, dass das nicht euer Leben ist und dass du es nicht willst. Und wenn sie damit nicht aufhört, dann bist du wirklich weg. Ja. Das geht nur mit klarer Ansage. Ja. Mit Härte. Es geht, wenn man so tief gesunken ist, hilft nur Härte sich selbst gegenüber und Härte anderen gegenüber. Kein Lamentieren mehr. Wie alt ist, ich vermute, deine Freundin ist auch so ungefähr in deinem Alter, oder? Ja. Ihr seid systematisch dabei, euer Leben kaputt zu machen. Wie lange bist du schon koksabhängig? Ich bin da relativ doof reingeraten. Ich habe eigentlich eine Recherche drüber gemacht. Und ich habe eigentlich mich damit beschäftigt. Okay, keine lange Erklärung. Wie lange hängst du drin? Ein Jahr. Warum bist du selbst noch nicht auf die Idee gekommen? Das liegt ja nun ganz nahe, zu sagen, ich muss in eine Therapie oder zumindest erstmal zu einer Suchtberatungsstelle. Warum nicht? Weil ich mir Angst habe eigentlich davor, dass ich von ihr weg muss, dass ich dann. Aber Tito, so geht ihr gemeinsam unter. Ich kann doch nicht so in Klinik gehen oder sowas. Warum nicht? Es sei denn, du bist so Manns und sagst, heute war meine letzte Nase Koks, ab morgen ist Schluss. Schaffst du das? Wie viel Koks hast du denn noch zu Hause? Ein bisschen ist noch da. Wäre die erste Aktion jetzt gleich nach unserem Gespräch, das Zeug ins Klo zu kippen? Bevor ich mich auf die Bahnschienen lege. Ja, also komm, das ist ja die feigste Variante. Die Bahnschienen, keine Theatralik hier jetzt. Ja, nein. Du, Chris, du bist nicht der Erste, der da rauskommt. Das ist erst ein Jahr, das geht ja noch, gibt viel schlimmere Fälle. Ist es denn ausschließlich Koks oder auch noch andere Drogen? Nein, ja, Alkohol, aber. So, dass du sagen würdest, du bist Alkoholiker? Nein, die Definition wird mir nie klar. Okay. Nein, ich bin kein Alkoholiker. Gut. Nein. So, ich habe dir jetzt meine persönliche und private Meinung gesagt. Jetzt bitte ich dich aber nochmal parat zu sein. Du legst auf und dann ruft dich mein Psychologe nochmal an. Bist du noch da? Ja, ich bin da. Okay. Dann gibt der dir zumindest, dass du das an der Hand schon mal hast. Du bist Journalist, du kriegst das eigentlich selbst raus, aber wir geben es dir an die Hand, wo die nächste Drogenberatungsstelle ist, und er gibt dir vielleicht auch noch die eine oder andere Klinik an die Hand, wo du dich hinwenden könntest. D'accord. So, und dann musst du dein Leben selbst in die Hand nehmen, Tito. Oder wie immer du auch heißen magst. Dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Henning, meinem Psychologen, zurückgerufen. Merci. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Glück und deiner Freundin auch und hoffe sehr, dass er wieder auf die gerade Schiene kommt. Merci. Bye-bye, Tito. Tschüss. Danke, Dorian. Tschüss. Ciao. 1.48 Uhr, hier ist Katharina, 26, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Liebe Katharina. Vorweg, ganz, ganz kurz, Domian. Ja. Vorweg, bevor wir zwei anfangen, noch ganz kurz möchte ich meinen Schatz grüßen. mein lieber Chris, wie du merkst, Nee. Ach, Katharina. Das mag ich nicht gerne, das weißt du, ne? Nee, das weiß ich nicht, es tut mir leid, dass ich da jetzt irgendwie gekränkt habe. Das war keine Absicht. Gut, Entschuldigung angenommen, Katharina, das herzlich willkommen. Und du hast angerufen zum Thema Schmutz. Warum? Ich habe einen äußerst ungewöhnlichen Beruf, der, so in einer Gesellschaft nicht so unbedingt auf die Nächstenliebe stößt. Oh. Und der ist schon sehr, sehr schmutzig. Ja. Nicht unbedingt auf Nächstenliebe. Kuriose Formulierung. Nicht unbedingt auf Nächstenliebe stößt. Ja. Ich arbeite in der Gerichtsmedizin und bin dort medizinische Sektions- und Präparationsassistentin. Das heißt also, ich... Du schnibbelst an Leichen. Warum? Genau das. Was machst du? Du bist Assistentin, wie heißt das genau? Das heißt richtig medizinische Sektions- und Präparationsassistentin. So nennt sich der Beruf. Finde ich einen hochinteressanten Beruf und absolut ehrenwerten Beruf. Erzähl mal, mit welchen Dingen du da konfrontiert bist. Ja, mit allem, was unnatürlich ist. Also wie gesagt, es wird unterschieden zwischen Pathologie und Gerichtsmedizin. Mhm. In der Pathologie werden hauptsächlich Todesfälle seziert, die natürlich sind. Das heißt also Patienten, die auf Station gestorben sind, bei denen also der Tod letzten Endes ja irgendwo schon klar ist, Krebs etc. pp. Mhm. Bei mir kommt alles auf den Tisch, was unnatürlich ist. Das heißt also Suizid, Mord. Mhm. Ja, was gefunden wird nach 6 Wochen in der Wohnung, landet bei mir. Sowas oder also alles, was unaufgeklärt ist. Oder eine aufgedunsene, stinkende Wasserleiche kann bei dir auch landen. Jupp. Das ist häufig ja, sogar im Sommer. Häufig sogar im Sommer. Mhm. Ja, leider. Was ist das für ein Gefühl, wenn man dann, du hast dann so eine Liege, dann wahrscheinlich wie so ein Operationstisch, sieht das aus? Der Sektionstisch, genau. Sektionstisch, genau. Ich muss mir das vorstellen. Da liegt dann diese nackte, verweste Leiche unter Umständen. Ja. Was ist das für ein Gefühl für dich, an so einem Präparat dann zu arbeiten? Naja, also in erster Linie persönlich geht es mir darum, halt eben aufzuklären. Das heißt also, es gibt ja immer jemanden, der dich vermisst, das ist klar. Das heißt also, gerade wenn jemand als Wasserleiche bei mir zum Beispiel auf dem Tisch liegt, dann ist eine Identifizierung ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm. Und anhand der Körpermerkmale ist dann eine Identifizierung halt eben nicht mehr so einfach möglich, weil der Körper halt eben extremst aufgeschwemmt ist, aufgedunsen ist. Und da ist es halt eben ganz, ganz wichtig, dass man halt in den Zahnstatus bestimmt. Das heißt also, sich mit unserem Zahnarzt in Verbindung setzt, der dann halt eben Zahnunterlagen vergleicht etc. pp. Von vermissten Personen, von eventuell vermissten Personen. Dass man zum Beispiel die Fingernägel als DNA-Spuren entnimmt. Und für mich ist es halt eben einfach ein gutes Gefühl zu wissen, dass derjenige, der dort bei mir auf dem Tisch liegt, halt eben einfach auch, ja, wieder zu seiner Familie zurückkommen sozusagen. Ne? Natürlich, ja. Das ist natürlich eine hochwichtige Aufgabe. Ja, auf jeden Fall. Ihr geht einer Spur nach und klärt auf. Genau. Bis hin zu schwersten und kompliziertesten Kriminalfällen. Ne? So, richtig. So kann man und das ist halt eben auch ganz, ganz wichtig, gerade um die Täter dann halt auch wirklich dingfest zu machen. Und es ist für mich eine unglaubliche Genugtuung, einfach auch abends zu wissen, wenn ich weiß, ich hatte heute einen Diensteinsatz und der war halt eben wirklich äußerst pikant. Dann weiß ich halt einfach abends, wir haben ihn, wir können ihn eindeutig anklagen und er bekommt seine Gerichtsstrafe. Also das ist mir ganz, ganz nachvollziehbar, dass das ein großes Erfolgserlebnis ist. Ja, ich war einmal in einer Gerichtsmedizin und da waren aber die Sektionstische schon gesäubert. Dennoch war in diesem Raum für mich als Laie ein unglaublicher Gestank. Du erlebst diesen Gestank ja nun den ganzen Tag. Du beugst dich ja über die Leichen. Ja, ja. Wie gehst du damit um? Ich hatte das noch Stunden in der Nase. Ich rieche es nicht mehr. Also ich muss witzigerweise dazu sagen, dass ich damals, als ich 2010 die Ausbildung gemacht hatte, habe ich ja ganz normal in der Pathologie gelernt gehabt. Und da sind wir damals auch rausgegangen und wir hatten noch den ganzen Tag danach in der U-Bahn, haben wir uns dann immer gegenseitig angesprochen und gesagt, oh, findest du nicht auch, das riecht voll nach Verwesung. Genau. Heute rieche ich das nicht mehr. Das wäre sehr lustig, ich war an einem Nachmittag dort und dann saß ich hier in der Sendung und hatte immer noch diesen Leichengeruch in der Nase. Ja, ja. Obwohl ich mich gewaschen hatte, die Nase gespült hatte und alles war gesäubert, aber der Geruch war da. Was war für dich, wie viele Jahre machst du es jetzt schon? Seit 3 Jahren. 3 Jahre, okay. Was war bisher für dich das Ekelhafteste, was du gesehen hast? Boah, das ist, Oder das Schockierendste, also sagen wir so. Also man muss einfach auch wirklich fair dazu sagen, entweder man kann es halt eben ab oder man kann es halt eben nicht ab. Ne? Also wer es nicht ab kann, der ist wahrscheinlich auch völlig falsch in dem Job. Und deswegen gibt es für mich halt, ich habe da keine Hemmschwelle mehr. Aber es gibt doch in jedem Job irgendwie Steigerungen, dass man dann denkt, nee, gibt's nicht. Da nicht. Gibt's gar nicht. Weil du hast die Brandleichen, die halt eben völlig schwarz und verkohlt sind. Du hast die Wasserleichen, die blau, grün, schwarz sind, die völlig entstellt aussehen. Du hast die Leute, die sich in suizidaler Absicht von Zug geworfen haben, die nur noch aus Einzelteilen und Fleischresten bestehen. Mhm. Und da gibt's keine Steigerung. Also schlimmer, das wird nicht schlimmer. Wahrscheinlich ist es so, wenn du einmal alles mal gesehen hast, jede Variante, dann kennst du es. Das zum Beispiel stelle ich mir auch sehr schlimm vor, wenn man die Menschen noch seziert, die kann man ja gar nicht mehr sezieren, die vor einem Zug gelaufen sind. Da ist ja wahrscheinlich, wie du es gerade schon gesagt hast, nur noch Teile oder Fetzen sind da übrig. Ja, es kommt drauf an. Also wenn du dich ganz normal vom Regionalexpress schmeißt, dann kann es schon ein bisschen mehr Einzelteile geben. Wenn du allerdings nur so eine S-Bahn oder sowas nimmst, dann hast du Glück und meistens ist da noch ziemlich viel zu finden. Wenn es kommt immer ganz drauf an. Ja, wenn du im Sommer normal Urlaub gemacht hast, irgendwo in der Sonne und hast ein schönes Leben gehabt, ein paar Wochen. Freust du dich, wieder in diesen Job zurückzugehen? Ja. Ehrlich? Total. Ich kann mir auch nichts anderes mehr vorstellen. Also ich möchte nichts anderes in meinem Leben machen. Aber was, es war, was ist das für, immer so. Genau, was ist das für eine Motivation für ein junges Mädel, die du damals warst, diesen Beruf zu ergreifen? Ich wollte als kleines Kind schon immer sozusagen, damals habe ich meiner Mama so gesagt, da war ich 7 Jahre alt, das wird meine Mutter auch nie vergessen, ich habe ihr damals den Schock ihres Lebens verpasst, da habe ich damals zu ihr gesagt, Mama, später, wenn ich groß bin, will ich mal Ärztin für Tote werden. Mhm. Also es war schon immer da, obwohl niemand in meiner Familie diese Assoziation zum Tod letzten Endes hat. Also ich habe weder Totengräber noch irgendwas anderes in der Familie, sei es Sozialpädagogen und Handwerker. Mhm. Und ja, es war halt einfach warum so. Warum auch immer. Mhm. Ja, warum auch immer. Keiner kann es erklären. Wir müssen mal hinzusagen, dass du arbeitest natürlich mit Ärzten, mit genau. Gerichtsmedizinern zusammen. Und dann wird das Polizei, Staatsanwaltschaft, genau. Alle dabei. Ja. Mhm. Liebe Katharina, vielen Dank auch an dich für den Einblick, den kleinen Einblick in deinen Beruf, der sehr, sehr wichtig, muss ich nochmal sagen. Das ist nicht ekelhaft, das ist, wie viele große Kapitalverbrechen werden aufgrund eurer tollen Arbeit aufgeklärt. Sehr wichtig. Zum Glück, ja. Danke für den Anruf, alles Gute, Katharina. Ich bedanke mich. Tschüss. Vielen Dank. Ciao, tschüss. Und ich bin verbunden hier mit dem Michael. Michael ist 34, den habe ich jetzt hier noch. Hallo Michael. Schönen guten Morgen, Domian. Ich grüße dich. So, Michael. Thema Schmutz, ja. Auch bei dir nochmal. Genau. Die meine Referentin Maike hat ja gefragt über Twitter, ob jemand einen dreckigen, schmutzigen Witz erzählen so kann. So war es. Das hatten wir uns vorhin überlegt. Genau. Die Maike Wöllner, meine Redakteurin, twittert ja während der Sendung. Richtig. Und da hat das alte Brokat gedacht, komm, melde dich, dann mach das. Also, es gibt jetzt einen schmutzigen Witz. Es gibt einen schmutzigen Witz. Alle Zartbeseiteten weghören. Und hast Grüße du? An Twitter. Ja, sehr, sehr, sehr gerne, sehr herzlich. Grüße an Twitter, auch an Facebook. So, supi. Vorab nochmal den Witz. Hast du dir ausgedacht? Kennst du ihn oder wie ist der zustande gekommen? Ist einer, den ich schon länger kenne und einer so meiner Lieblingswitze ist, weil er gemäß meinem Gemüt immer unter die Gürtellinie geht. So, jetzt hast du uns sehr, sehr neugierig gemacht und wir hören. Wir hören, okay. Ja. Also, ein Deutscher, der ist in Japan auf Geschäftsreise und will am nächsten Tag das Geschäft seines Lebens machen und schleppt dann in der japanischen Disco eine kleine, hübsche Japanerin ab. Mhm. Die landen später im Hotel, haben dann so ein bisschen Sex und die Frau die ganze Zeit so, Haito, Haito, Haito. Und der Mann denkt nur, mein Gott, denn ich eine Granate im Bett. Und die lobt mich ja die ganze Zeit, dann muss der beste Sex meines Lebens sein. Und am nächsten Tag dann auf dem Golfplatz, so kurz vor dem Geschäftsabschluss, sagt der Mann, okay, komm, wir spielen jetzt noch eine Runde. Und der japanische Geschäftsfreund golft und locht auch direkt ein. Und der Deutsche meint nur so, hi, oh. Darauf dreht sich der gute Mann dann um und sagt, wie? Falsches Loch. Ja, sehr schön. Sehr schön. Mhm. Sehr, sehr nett. So bin ich. So ist ja Michael. Michael, danke, dass du angerufen hast. Gerne. Hast du sonst was Schmutziges in deinem Leben? Vielleicht, was du noch schnell loswerden könntest? Gut, meinen letzten Sex hatte ich, da war Willy Brandt noch Kanzler, also von daher kann ich da nicht sehr viel beifügen, aber... Wie? So lange keinen Sex gehabt? Also sehr lange keinen Sex gehabt? So ungefähr, ja. Also das muss ich ändern, Michael. Ich suche mal. Vielleicht findet sich auf Twitter noch was für mich. Genau, da sind doch so viele attraktive Menschen, da muss was zu reißen sein. Ich suche auf jeden Fall. Michael, danke, danke, dass du angerufen hast. Alles Gute. Tschüss. Ja, mach gut. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute mit unserem Thema Schmutz in der Technik Moritz Güldenring. Morgen sind wir hoffentlich pünktlich da. 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Morgen dann mit einer freien Themennacht. Gerne könnt ihr wie immer ab 0 Uhr anrufen. Gerne könnt ihr natürlich auch mailen domian@wdr.de. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Bye-bye.